ich mich ihm ergebe, ihm sei es eingestellt. Drum ich mich ihm ergebe, ihm sei es eingestellt. Nach nichts bin sonst mehr strebe, denn nur was ihm gefällt. Gott mach es, wie er will.